Institut für Zukunft. Das ist ein Titel, der viel verspricht und auch viel erhoffen lässt. Herzlich willkommen und danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid zur Vorstellung der neuen, soeben erschienenen Broschüre, die Nummer 4, druckfrisch, im Oktober erschienen. Das ist der Anlass unseres heutigen Abends, die Vorstellung sozusagen dieses neuen Hefts. Ich bin Markus Quent von Engagierte Wissenschaft e.V. Wir machen das heute zusammen mit dem Bildungskollektiv aus Weimar und zusammen mit dem Kulturraum e.V. im IFZ. Mit mir auf dem Podium sitzt Lukas Hohlfeld, der maßgebliche Verantwortliche dieser neuen Ausgabe, dieser Broschüre hinter Kunstspektakel Revolution, und Sebastian Tränkle, der im zweiten Teil uns mit einem Vortrag unterstützt. Das ist sozusagen auch der Plan für den heutigen Abend. Im ersten Teil haben wir uns überlegt, wir schauen uns das Heft, das Thema des Hefts zusammen an. Lukas und ich im Gespräch werden ein paar Fragen exemplarisch tangieren, die in dieser neuen Ausgabe verhandelt werden. Und dann, so nach einer halben, dreiviertel Stunde, geben wir an Sebastian ab, der uns einen Vortrag zu Georg Büchner halten wird. Und dann gibt es noch viel, viel mehr Teile dann oben im Bereich, die eher musikalischer Natur sind. Zu Anfang noch herzlichen Dank an alle Leute vom Institut für Zukunft, vom Kulturraum e.V., die uns hier wahnsinnig unterstützt haben beim Aufbau und bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung. Vielen lieben Dank. Und wir starten direkt, wir springen direkt rein in das Thema der vielleicht Ausgabe, die ja unter dem Titel Die Verwirklichung der Poesie steht. Und Kunstspektakel und Revolution beschäftigt sich in dieser neuen Ausgabe mit der Poesie des 19. Jahrhunderts und ihrem Verhältnis zur Revolution. Aber bevor wir vielleicht doch direkt in das Thema reingehen, nochmal eine Frage einleitend. Was ist eigentlich dieses Heft? Ja, das gibt's jetzt. Ich habe das erste Mal in der El Libro in Connewitz so vor 3-4 Jahren die erste Ausgabe in den Händen gehalten. Dann gab es irgendwann eine zweite und dann die dritte war dann schon richtig opulent und das hat mich sehr interessiert. Was ist das eigentlich für ein Team, was dahinter steckt? Es ist ja zu einer Konstante geworden, diese Veranstaltungsreihe in Weimar. Lukas, vielleicht als erste Frage an dich. Wer ist eigentlich Kunstspektakel Revolution? Wer ist der Verein, der dahinter steht? Und wie lange gibt es das schon? Genau, also du hast es ja schon ein bisschen gesagt. Kunstspektakel und Revolution, die Broschüre ist die begleitende Publikation zu einer Veranstaltungsreihe, die seit 2009 in Weimar stattfindet. Das ist eine Kooperation zwischen der ACC-Galerie Weimar und dem Bildungskollektiv. Das Bildungskollektiv ist ein kleiner Verein von vielleicht 8 bis 10 Leuten. Ein Verein, der vor allem in Erfurt ansässig ist und halt so den Anspruch hat, gesellschaftskritische Bildungsarbeit zu organisieren. Und vielleicht kann ich auch einfach mal ein bisschen erzählen, was das Bildungskollektiv sonst so macht. Also wir hatten jetzt zum Beispiel im Sommer eine Veranstaltungsreihe über Utopien und Dystopien, wo wir uns einfach mal aktuelle Literatur, aktuelle Kinofilme angeschaut haben oder uns gegenwärtige Technikentwicklung angeschaut haben und eben geguckt haben, okay, wie ist in diesem Phänomen eigentlich der Stand der Utopie, haben da eher einen Trend zur Dystopie festgestellt und haben dann darüber diskutiert, was das eigentlich bedeutet. Gerade kürzlich hatten wir in Erfurt eine Veranstaltungsreihe über 10 Jahre Hartz IV, wo wir eben einen Rückblick versucht haben, weil ja die Sozialgesetzgebung, die mit Hartz IV verbunden ist, jetzt 10 Jahre her ist. Und da dachten wir, es ist sehr wichtig, da ein Resümee draus zu ziehen. Und das sind eher so Veranstaltungsreihen, die halt irgendwie laufen. Wir machen aber auch einzelne Veranstaltungen, die dann eher für sich stehen. Jetzt zum Beispiel am Wochenende wird in Erfurt ein Seminar zur Einführung in die kritische Psychologie stattfinden. Dann ist es natürlich auch so, dass wir neben dieser Bildungsarbeit auch versuchen möchten, uns an politischen Organisierungsprozessen zu beteiligen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel der antifaschistische und antirassistische Ratschlag, der seit den 90er Jahren jedes Jahr einmal in einer Stadt in Thüringen stattfindet, was halt so ein bisschen aus der Problemkonstellation erwachsen ist, dass seit den 90er Jahren halt auch die Nazi-Gewalt enorm explodiert ist. Genau, das sind so Eckpunkte. Willst du noch Zwischenfragen? Ja, das ist so mit einem Mikro, da muss man sich immer so melden. Also, aber wie passt jetzt Kunstspektakel Revolution in dieses Feld doch eher der, sagen wir mal, ja, linken Bildungsarbeit, antifaschistischen Arbeit oder da ist ja das Thema Kunst, ist das dann ein Feld, ein Projekt unter vielen oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, es ist ein Projekt unter vielen und der Gedanke war halt so ein bisschen, okay, wenn man ja, sich sozusagen in der kommunistischen, linksradikalen Theoriebildung irgendwie bewegt, dann ist ja sozusagen die Rede von der Revolution da und man findet, dass es halt, oder man findet immer noch, dass es notwendig ist, dass die kapitalistische Gesellschaft revolutionär überwunden werden muss. Wenn man das aber proklamiert und dann auch ehrlich ist, dann muss man halt erstmal feststellen, okay, die Gegenwart gibt im revolutionären Sinne nicht viel her, die revolutionären Bewegungen liegen am Boden, sind zerschlagen, es gibt also im Moment, wie es scheint, keinen praktischen Hebel. Und der Gedanke war halt, okay, was macht man eigentlich in so einer Situation? Man schaut in die Geschichte, man schaut sich die verschiedenen Revolutionsanläufe an, guckt, was ist da eigentlich falsch gelaufen, was hat zu diesem Scheitern geführt. Und mir ist es irgendwie aufgefallen, dass halt der ästhetische Teil der wirklichen Bewegung, wie Marx den Kommunismus nennt, dass der oftmals halt irgendwie liegen bleibt, dass ich aber die Vermutung hatte, okay, da liegt eigentlich noch ein ganz wertvolles Erbe, mit dem man sich irgendwie beschäftigen muss. Und für mich war das am Anfang auch irgendwie so, dass ich von diesem großen Thema Kunst, Kunstgeschichte, Kultur und so nicht unbedingt so viel Ahnung hatte, sondern einfach vor allen Dingen an den Avantgarde-Bewegungen dann irgendwie eine Faszination entwickelt habe und dann gedacht habe, okay, wir laden einfach mal ein paar Leute ein, die zu dem Thema was erzählen können und gucken mal, was sich daraus ergibt. Und dann ist dann eine relativ kontinuierliche Veranstaltungsreihe draus geworden. Das war ja auch, wenn ich es richtig überblicke, das Thema der ersten beiden Broschüren oder der ersten beiden Jahre, dass ihr Avantgarde euch angeschaut habt, also historische Avantgarde um 1900, deren Politikverständnis, wie sich das in künstlerischer Produktion niederschlägt oder wechselseitig bedingt. Und das ist jetzt sozusagen in der vierten Ausgabe ein Schwerpunkt, die Literatur im 19. Jahrhundert. Was die dritte Ausgabe habe ich jetzt, glaube ich, vergessen. Um was ging es da? Genau, also es war so, dass also diese Veranstaltungsreihe ist halt immer in so Themenblöcke gegliedert. Also es gibt immer 6 bis 8 Veranstaltungen, die dann thematisch zusammenhängen. Der dritte Themenblock war zum Thema die 5 menschlichen Sinne. Und also da ging es einfach um die Frage, okay, was hat Sinnlichkeit und was haben die 5 menschlichen Sinne und die sozusagen historische Konstellation des Sinnesapparates des Menschen, was hat das eigentlich mit Ästhetik zu tun? Das ist auch sozusagen dann verarbeitet in der dritten Broschüre, die oben auch mit ausliegt. Und zuletzt haben wir bearbeitet das Thema die Farbe Schwarz in der Kultur, wo wir halt geschaut haben, okay, was für symbolische Aufladungen hatten in der Geschichte die Farbe Schwarz und was ist heute damit verbunden? Die aktuelle Broschüre, die wir besprechen, fokussiert sich extrem auf das 19. Jahrhundert. Ja? Also wenn man ins Inhaltsverzeichnis schaut, man findet Auseinandersetzungen mit so Figuren wie Rimbaud, Hölderlin, ja? Heine, Baudelaire. Und da ist ja erstmal, so wenn ich jetzt von außen komme, könnte ich jetzt sagen, so okay, man konstatiert irgendwie revolutionäre Praxis oder Möglichkeit ist heute irgendwie nicht so sonderlich viel zu machen oder es ist eher ein diffuses Gefühl des Gleichbleibenden, der breiter werdenden Gegenwart. Es gibt keinen wirklichen emphatischen Zukunftsbezug mehr, der sich natürlich aus bestimmten historischen Gründen auch im 20. Jahrhundert sozusagen seine Brüche erfahren hat, dieser Zukunftsbezug. Aber wie kommt man dann, ist ja doch ein ganz schön krasser Sprung, dann zum 19. Jahrhundert zu kommen und zu sagen, da ist irgendwas, was uns anfixt, was für die Interessen und Fragen, die wir haben, heute vielleicht auch eine Relevanz hat. Das würde mich interessieren, was sind da die Punkte gewesen, die euch so angefixt haben oder wo du gesagt hast, da ist was für unsere heutige Lage sozusagen total spannend ist. Also ich denke, die Frage ist ja erstmal ganz allgemein, warum man sich überhaupt mit Geschichte auseinandersetzt. Und du hast das ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Wenn man sich die Gegenwart anschaut, dann kann man erstmal auf so einer Bewusstseinsebene feststellen, dass das eine geschichtslose Gegenwart zu sein scheint. Und ja, es gibt ja diesen Satz vom Ende der Geschichte, was natürlich ein ideologischer Satz ist, weil die Geschichte natürlich auch weitergeht, auch wenn sie stagniert. Auf der anderen Seite, denke ich, hat dieser Satz ein Wahrheitsgehalt, dahingehend, dass es, glaube ich, heute sozusagen uns ganz schwer fällt, uns als historisch handelnde Subjekte wahrzunehmen. Und dann ist halt auch sozusagen der Punkt, glaube ich, dass man dann deswegen gerade in die Geschichte schaut, um halt irgendwie sozusagen die Geschichte des geschichtslosen Zustandes sich zu erklären. Und ich glaube, dass man dann die Gegenwart auch viel besser verstehen kann. Jetzt ist die Frage nach dem 19. Jahrhundert. Da gibt es, denke ich, erstmal zwei ganz entscheidende Ereignisse, die sozusagen auch auf jeden Fall noch eine Nachwirkung haben, auch wenn das vielleicht eine verborgene Nachwirkung ist. Und das ist natürlich zum einen halt die Französische Revolution von 1789, die ja sozusagen die ganze Zukunftserwartung dann auch des 19. Jahrhunderts noch mitgeprägt hat. Und die Revolution von 1789, das war ja der Punkt, wo die bürgerliche Gesellschaft, die es vorher natürlich schon gegeben hat, aber sozusagen angefangen hat, sozusagen in einem eruptiven Prozess halt sich eine politische Form und eine politische Repräsentationsform zu geben. Und ich denke, dass halt die ganzen Konflikte und Widersprüche, die mit diesem Prozess der politischen Repräsentation verbunden sind, dass die unsere Gegenwart auch, wenn auch auf veränderte und transformierte Weise, immer noch bestimmen. Und das andere Ereignis ist die Pariser Kommune von 1871. Also das ist das Ereignis, wo man halt sehen kann, okay, das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert, wo sich die Arbeiterbewegung als eine Macht zu konstituieren beginnt, die die bürgerliche Gesellschaft in Frage stellt. Und dahingehend war die Pariser Kommune halt ein Fanal, das sozusagen, sozusagen diese Bewegung zu einer Weltbewegung gemacht hat und sozusagen, in die ganze Welt halt dieses Signal ausgesandt hat. Vielleicht soweit erstmal. Über die gibt es ja auch einen wirklich sehr interessanten, langen Artikel von dir, der auf eine spannende Art und Weise, also literarische Fragmente, Tagebucheinträge und eine Geschichtserzählung verknüpft. Den fand ich wirklich bemerkenswert. Das ist am Ende so die letzten, das sind fast 30 Seiten, glaube ich, oder so. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Artikel. Also so zwischen diesen beiden Ereignissen, spielt sich viel ab. Viele der Figuren, die uns heute noch betreffen, in diesem langen sozusagen Ereignis, in dieser langen Ereignisfolge. Nun steht da ja, oder vielleicht anders, das ist auch tatsächlich was ich finde, die KSR auszeichnet, wenn man sie mit anderen Projekten oder aktuellen vielleicht Publikationsorganen vergleicht, dass man hier wirklich eine nahezu Ausgrabearbeit oder historische Forschungspraxis spürt. Ja? Also die wirklich in diesem Fall, in dem Heft hier sich an einzelnen Figuren und Personen wie so ein Prisma aufspannt. Das ist doch sehr bemerkenswert im Vergleich zu anderen Publikationen, wo vielleicht immer so die Frage ist, ja, was ist unser Selbstverständnis, wie positionieren wir uns zu X und Y, was ist meine Meinung zu diesem Ereignis oder so. Und da finde ich, das ist natürlich auch wichtig, hat seine Berechtigung, aber da finde ich viele Artikel spannend, dass die erstmal da zurücktreten und sich auf bestimmte Gegenstände einlassen und schauen, was da ein sozusagen, was zurückschaut aus der geschichtlichen Arbeit. Nun ist das Oberthema dieser Ausgabe die Verwirklichung der Poesie. Ich habe zuerst gestutzt, als ich diese Formulierung gehört habe. Also das habt ihr gewählt als ein Thema sozusagen, was die Kunst oder die Literatur im 19. Jahrhundert auszeichnet, die Verwirklichung der Poesie. Das klingt erstmal so, hatte ich im ersten Augenblick so das Gefühl, okay, da gibt es irgendwelche verrückten Künstler, Dichter, die irgendwie revolutionäre Gedanken oder auch revolutionäre Formen, ja, die halt mit einer bestimmten Ästhetik brechen und oder die bestimmte Utopien spinnen und die werden dann versucht, also das legt ja das Wort der Verwirklichung nahe, irgendwie umzusetzen. Und dann hatte ich so total ein Problem mit diesem Titel, weil das ist doch wahrscheinlich nicht gemeint, oder? Was ist gemeint mit diesem Ausdruck, die Verwirklichung der Poesie? Also ich würde sagen, dieser Titel, die Verwirklichung der Poesie, hat eine doppelte Bedeutung. Auf der einen Seite kann man in der Dichtkunst des 19. Jahrhunderts feststellen, dass es vielleicht so etwas wie so eine Tendenz zum Realismus gibt, wobei man Realismus nicht einfach als Abbildung oder sowas verstehen darf, sondern im allgemeineren Sinne, dass im 19. Jahrhundert die Wirklichkeit immer mehr in die Dichtung eindringt und selbst bis in die Bereiche hinein, wo eigentlich die Kunst irgendwie vorgibt, sich abzuschotten und la polar Kunst für die Kunst zu sein, selbst an diesen Kunstprodukten kann man eben ablesen, wie sehr die Wirklichkeit immer mehr da eindringt, was man zum Beispiel daran sehen kann, dass die Formen immer mehr erschüttert werden, dass die Erschütterung, die auch ja zum Beispiel mit der Entwicklung des Großstadtlebens verbunden ist, dass die in die Poesie eindringt, ja, dass das Fragment zu einer Form wird, dass sozusagen Alltagsgegenstände besprochen werden und dass ja, sozusagen das Alltagsleben auch mit in die Dichtkunst hinein eindringt. Also das wäre sozusagen die eine Bedeutung, die Wirklichkeit dringt immer mehr in die Kunst oder in die Dichtung ein. Und auf der anderen Seite kann man im 19. Jahrhundert feststellen, dass da auf einmal auch natürlich Forderungen laut werden. Also in dem Sinne ist es natürlich auch so, wie du es meinst. Da kann man vielleicht zwei Figuren vor allen Dingen voranstellen. Das wäre einmal Lord Réaumont und Arthur Rimbaud. Also Lord Réaumont, der französische Dichter, der an einer Stelle programmatisch gesagt hat, die künftige Dichtung muss von allen gemacht werden. Bisher wird die Dichtung nur von einigen wenigen gemacht. In Zukunft muss sie von allen gemacht werden. Das heißt, es gibt da eine Tendenz, wo sozusagen vielleicht sozusagen die Verständigungsformen, die in der Poesie entwickelt werden, dass die selber dazu drängen, sich zu verallgemeinern. Und auf der anderen Seite Arthur Rimbaud, der halt sozusagen vielleicht zum ersten Mal so etwas wie ein avantgardistisches Programm halt formuliert hat, der gesagt hat, okay, als Dichter muss man Seher sein, man muss sich in allen gesellschaftlichen Bereichen bewegen, man muss vor allen Dingen hinabsteigen in die tiefsten Schichten der Gesellschaft und muss dann mithilfe einer Entgrenzung aller Sinne im Unbekannten ankommen. Also wo sozusagen die Dichtkunst in ihrem Selbstverständnis halt irgendwie drin hat, dass sie sozusagen das Kommende auch mit antizipiert. Oder es gibt auch noch so eine andere Stelle von Rimbaud, die ich ganz schön finde, wo er sagt, okay, in der Griechenland, im alten Griechenland und in der antiken Kunst, da haben die Verse die gesellschaftliche Praxis rhythmiert oder den Rhythmus. Oder Rhythmus der Sprache in der Kunst und Rhythmus der gesellschaftlichen Praxis waren identisch. Und dann ist es aber in der Gegenwart ist es so, dass sozusagen die Verse sozusagen der Gegenwart voraus sind oder dass die Verse selber zu einer Kritik der Gegenwart werden. Also in diesem doppelten Sinne halt, auf der einen Seite dringt die Wirklichkeit in die Kunst ein, auf der anderen Seite will sich die Kunst verwirklichen als Konstruktionsprinzip der Gesellschaft selbst. Was ich da auch jetzt mit rausgehört habe, ist, dass es vielleicht, das wäre eine Frage oder eine Formulierung im 19. Jahrhundert, auch so einen Moment einsetzt, dass man die Kunst als gesellschaftliche Sondersphäre wahrnimmt, ja, die eigentlich, so habe ich dieses Lord Réaumont-Zitat jetzt auch verstanden, eigentlich eine Stellvertreterfigur ist für eine befreite Gesellschaft. Ja? Also in einer befreiten Gesellschaft wäre dieses dem Zweck enthobene Handeln, dieses poetische Handeln der Kunst, das wäre eigentlich etwas, was all unsere Tätigkeiten auszeichnen müsste. Ja? Also das wäre, dass vielleicht ein Bewusstsein dafür entsteht, dass diejenigen, die Kunst betreiben, dafür eigentlich so Ausnahmefigur sind, die aber so Modelle werden für eigentlich eine utopische Gesellschaft eigentlich. Ja? Obwohl es gibt ja dann auch so Figuren, das ist glaube ich bei Robert Behrens erwähnt das in seinem Artikel so als so ein bisschen so Volte gegen die Gegenwartskunst heute. Im 19. Jahrhundert sind die Leute Künstler, Künstlerinnen geworden, weil sie nicht anders konnten. Ja? Heute will man an einem bestimmten Lifestyle vielleicht partizipieren. Das ist so seine Gegenfigur. Das fand ich ganz unterhaltsam in seiner bissigen Art, wie er das so darstellt. Dass eigentlich ja, entweder nur Verrückte gemacht haben oder was weiß ich, Leute, die halt nichts anderes konnten. So. Aber es war ja keine diese Figur wie heute, die in der Gegenwartskunst Mitte des 20. Jahrhunderts, die entsteht, dass wir das als Berufskünstler, Künstlerin wählen können, das gab es ja in dem Sinne noch gar nicht. Oder dass man sich als zum Diplom dazu ausbilden konnte. Ja, solche Institutionalisierung gab es ja noch gar nicht. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Okay, also die Wirklichkeit drängt immer mehr in die Kunst und gleichzeitig hat die Kunst, gibt es erste Momente dieses Voranschreitens, dass etwas in der Kunst sich ereignet, was sozusagen einen exemplarischen Wert für die gesellschaftliche Praxis hat. Wo so Figuren wie Rimbaud und Lautréamont wichtig sind. Ich würde gern jetzt auf diese beiden sehr lustigen Collagen mal eingehen. Passt dir das? Ja? Hier gibt es ja so eine lustige, also ich weiß nicht, wer das Heft vor sich hat, gibt es auf Seite 8 so eine lustige Collage, wo einem plötzlich Heidegger entgegentritt, der erstmal irgendwie mit dem 19. Jahrhundert so zumindest aufgrund seiner Lebensdaten nicht so viel zu tun hat. Und der hat da irgendwie so ja, an seinem Ohr eine Strippe, also so drei Strippen, die laufen da zusammen. Und da werden wie so Köpfe, die unter ihm sind, angezapft. So ist meine Deutung dieser Collage. Und da sieht man einmal links Hölderlin, dann in der Mitte Heine und rechts Rimbaud. Ja? Und das läuft so zusammen und Heidegger steckt diese Schnur so in sein Ohr. Was hat es denn damit auf sich? Also man muss dazu sagen, dass diese Collage halt, also das ist eine Illustration zu dem Artikel von Jörg Finkenberger, Ein Riss ist in der Welt, wo eben sozusagen diese drei Figuren, die am Bildrand zu sehen sind, also Heine, Rimbaud und Hölderlin halt zu sehen sind. Und das ist auch, aber das beschreibt auch, glaube ich, so ein bisschen allgemein die Intention halt der Broschüre. Weil was der Jörg Finkenberg in seinem Text macht, ist, dass er halt irgendwie sieht, okay, so jemand wie Heidegger beschäftigt sich mit Hölderlin oder mit Arthur Rimbaud. Und er nimmt eben genau diesen, also sozusagen diese Passage, wo halt Rimbaud ausführt, okay, in Griechenland haben die Verse die gesellschaftliche Praxis rhythmiert, heute sind die Verse der Wirklichkeit voraus. Und bei Rimbaud ist halt auch irgendwie sozusagen im selben Brief, in dem er das schreibt, schreibt er auch eine flammende Parteinahme für den Aufstand der Pariser Kommune. Und jetzt kommt so jemand wie Heidegger und sozusagen entledigt eigentlich sozusagen, also diese Sätze halt eigentlich ihrer konkreten Bestimmung und macht sozusagen so ganz allgemeine ontologische Aussagen darüber. Und das war so ein bisschen sozusagen der Gedanke, okay, wenn wir sozusagen als kommunistisch gesinnte Leute halt unsere Erben liegen lassen, dann kommen halt auch andere und können die sich auch enteignen. Und es gibt nicht mal einen Widerspruch dagegen. Und deswegen sozusagen muss man die sich auch selber aneignen oder auch gucken, was sozusagen für Waffen sonst noch mit auf dem Schlachtfeld rumliegen, die man gebrauchen kann. Das wäre die Figur Heidegger, hört halt in Hölderlin nur das Rauschen des Seins, ja, und vergisst halt, dass das eigentlich ein Umfeld war, ein glühender Teilnehmer oder entfernter Teilnehmer der Französischen Revolution, ja, also genau die konkreten geschichtlichen oder gesellschaftlichen Funken, die diese Dichtung mit hervorgebracht haben, werden dann halt in so ontologischen Sachen verallgemeinert und mystifiziert. Das ist ja auch so ein bisschen der Tenor des zweiten Artikels, der sich ja auch nochmal explizit mit Hölderlin auseinandersetzt, den ich sehr spannend fand und der da ja auch einsetzt, Hölderlin als Beobachter oder Teilnehmer der Französischen Revolution. Es gibt noch diese Collagen, wer hat die gemacht? Die sind von dir, das weiß ich schon, das habe ich gehört. Ja. Die finde ich sehr gut. Die gab es auch schon in der dritten, oder? Du musst mir mal dann erklären, wie man sowas machen kann. Hier gibt es noch ein zweites, wo ein Bild im Bild ist. Das ist auf Seite 4. Das ist, glaube ich, mehr Collagen, das andere sind alles Porträts. Also das kommt noch zur KSR dazu. Es ist ein wahnsinnig toll gelayoutetes, wunderschönes Magazin, was man so eigentlich, man will jede Seite so streicheln. Ja, da kommt der Buchliebhaber oder Magazinliebhaber. Das ist. Es gibt die ganzen Porträts, aber die zweite Collage ist diese hier neben dem Vorwort. Magst du dazu vielleicht noch was sagen, welche Bilder man da sieht und wie das mit dem Thema der Ausgabe zusammenhängt? Genau, das ist ja ein Bild im Bild und sozusagen in dem Hauptbild, das ist eine zeitgenössische Darstellung des Festes des höchsten Wesens und der Natur. Das war ein Fest, das Robespierre auf dem Höhepunkt seiner Macht ausgerichtet hat, wo sozusagen das ganze Volk zusammenkommen sollte. Und dann ist Robespierre eine Treppe runtergelaufen und es waren drei Figuren aufgestellt, die repräsentiert haben den Aberglauben, die Unvernunft und noch irgendwas ganz Schlimmes. Und dann hat Robespierre eine Fackel genommen und hat diese drei Figuren angesteckt und dann sind diese Figuren brennend zusammengebrochen und dahinter kam dann die Vernunft hervorspaziert und die war dargestellt von einem keuschen Mädchen im weißen Kleid. Genau. Also so. Und, aber sozusagen, also dieses Fest des höchsten Wesens ist, glaube ich, deswegen interessant, weil ich glaube, dass das halt zum ersten Mal in der Geschichte hat sich, glaube ich, sozusagen die Politik als Spektakel inszeniert. Also zum ersten Mal sozusagen gibt es in der Sphäre der Politik eine theatrale Inszenierung und der Gedanke jetzt dieses Bildes im Bild war, dass natürlich in dieser Inszenierung die Gewalt, die damit verbunden war, also in dem Moment halt natürlich sozusagen die Terrorherrschaft des Wohlfahrtsstaats, dass die halt verborgen bleibt und sozusagen, und jetzt ist aber in diesem Bild, im Bild ist halt sozusagen ein Erschießungskommando zu sehen, wo sozusagen Kommunarden erschossen werden. Also es ist auch eine zeitgenössische Darstellung der Niederschlagung der Pariser Kommune. Und der Gedanke war halt eben sozusagen in dieser ersten Selbstdarstellung der bürgerlichen Gesellschaft, in dieser spektakulären Selbstdarstellung, ist sozusagen die Gewalt, die dann auch sozusagen geführt hat zur Niederschlagung der Pariser Kommune, ist da schon mit anwesend. Okay, also die beiden Punkte, die ja eigentlich in der Ausgabe als zeitliche Anfangs- und Endpunkt sozusagen seht, in das Bild zusammenzuziehen. Ja. Okay. Ja, die Frage der revolutionären Gewalt, die du jetzt schon angesprochen hast. Es ist klar, dass wir machen hier so einen Tour de Force-Ritt, ja, und streifen wirklich nur exemplarische Punkte, wo man zu allem viel, viel mehr sagen müsste, aber das war so die Idee dieses Abends heute, dass wir einfach so durchwurschteln. Und zur revolutionären Gewalt, das ist ja auch was in vielen, vielen Artikeln auftaucht. Also zum Beispiel dieser zweite ist so eine Art, ja, fast Kontextualisierung oder Dekonstruktion dieses bürgerlichen Phantasma-Geschichte der Französischen Revolution oder des Auseinanderfallens der Bourgeoisie und der Arbeiterbewegung dann im 19. Jahrhundert, die sich genau eben auch an der Frage der Besitzstandswahrung und der revolutionären Gewalt entzündet. Die revolutionäre Gewalt ist ja auch ein extrem wichtiges Thema für so Figuren wie Georg Büchner, ja, also der im Vortrag ja eine große Rolle dann, oder die Hauptfigur ist. Aber in dem Heft selber gibt es jetzt, glaube ich, zu Büchner kein, also warum fehlt Büchner eigentlich in dieser neuen Ausgabe? Also wir hätten Büchner sehr gerne dabei gehabt und Sebastian Trenkle und ich, wir waren halt irgendwie, also wir sind uns immer mal begegnet und haben immer wieder zusammen gesprochen und haben auch über die Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution gesprochen. Und ich hatte dann halt mitbekommen, dass Sebastian sich halt mit Georg Büchner auseinandergesetzt hat und hatte dann auch gefragt, ob er nicht vielleicht Lust hätte, für diese Broschüre was zu Georg Büchner zu schreiben. Und dann hat sich der Zufall ergeben, dass gerade just in dieser Situation ein anderer Sammelband herausgekommen ist, nämlich im Unrast Verlag erschien der Sammelband zum Thema Gewalt und Moral, eine Diskussion der Dialektik der Befreiung, herausgegeben von Hendrik Wallert. Und dann hatten wir gedacht, okay, wenn sozusagen der Georg Büchner schon nicht in der Broschüre ist, dann können wir hier so einen schönen Abend machen und sozusagen holen den Georg Büchner nochmal dazu. Soweit vielleicht erstmal zur Überleitung auch zu deinem Vortrag. Ich würde Sebastian noch kurz vorstellen. Also einige von euch kennen Sebastian Trenkle vielleicht, weil er auch hier früher in Leipzig unterwegs war, auch an der Phase 2 Redaktion, der Leipziger Redaktion beteiligt war. Inzwischen wohnt er als freier Autor in Berlin. Genau, so viel vielleicht.